المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir fangen an mit einem neuen Vortragsreihe inshallah. Ich nenne sie eine Reise ins Jenseits. Eine Reise ins Jenseits, und das ist eine Anlehnung auf die Vortragsreihe von Sheikh Anwar al-Awlaqi, rahimahullah, die Al-Akhira-Reihe von ihm. Und diese Unterrichtsreihe wird inshallah so ungefähr 22 Unterrichte beinhalten. So, und sie beinhaltet die Reise ins Jenseits, yani das, was die Seele eines Menschen nach seinem Tod erwartet, sozusagen. Das Grab, die Bestrafung im Grab, die Befragung im Grab und danach, was es im Grab ist, danach Yom al-Qiyamah, Tag der Auferstehung, die kleinen Zeichen davon, die großen Zeichen, was erwartet den Kafir an Yom al-Qiyamah, was erwartet den Gläubigen Yom al-Qiyamah, und danach Abrechnung und schließlich das Leben in Jahannam und auch am Ende das Leben in Jannah. Eine Reise durch Jannah sozusagen. Und dieser erste Vortrag ist eine Einführung. Und der Mensch hat drei Tickets. Man muss sich vorstellen, der Mensch hat drei Tickets. Das erste Ticket ist im Bauch deiner Mutter. Diese 9 Monate, also normalerweise 9 Monate, die du im Bauch deiner Mutter verbringst. Das ist das erste Ticket, und die meisten von uns haben das schon verbraucht. Also ein Ticket ist schon weg. Das zweite Ticket, was die Lebenden unter uns noch haben, ist diese Welt, yani dieses Leben. Das ist das zweite Ticket. Und wenn dieses verbraucht ist, dann ist es der Tod. Und schließlich das Ticket in Jahannam oder das Ticket in Jannah. Daher sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sei in der Dunya wie ein Reisender. Sei in der Dunya wie ein Reisender. Und er sagt in einem anderen Hadith, und ich bin, beziehungsweise ich bin wie ein Reisender auf dieser Welt, der unter einem Baum rastet und danach und dann fortfährt. Weil wenn du zum Beispiel den Wert einer Sache herausfinden willst, dann teilst du sie durch das andere sozusagen. Zum Beispiel, die Dunya-Leben, sagen wir 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, was du hier bist. Und im Vergleich zur Akhira, wo schließlich deine Ewigkeit auf dich wartet, dann teilst du die Ewigkeit durch die 50, 60, 70 Jahre. Auf was kommst du? Auf Null. Auf Null. Das heißt, dieses Dunya-Leben ist gleich Null wert. Im Vergleich zu Akhira. Deswegen sagt die Gesandte Allah, sei in der Dunya wie ein Reisender. Nimm dir so viel, wie du brauchst, sozusagen. Nimm dir von deiner Dunya so viel, wie du brauchst für deine Dunya, und nimm dir so viel für deine Akhira, wie viel du für deine Akhira brauchst. Und was sind die Ziele, über Al-Akhira zu reden? Es sind zwei Ziele. Erstens der Iman. Der Iman. Warum? Weil der Iman daran ist Pflicht. Zum Beispiel, der Iman an Jannah ist Pflicht. Der Iman an Jahannam ist Pflicht. Der Iman an Qabr, die Grab und so weiter, was sich darin beinhaltet, ist Pflicht. Und so weiter. Die zweite ist, die Probleme um uns herum. Zum Beispiel, warum raucht ein Muslim? Warum macht ein Muslim Unzucht? Warum begeht Zina? Warum macht die Zina? Warum sehen wir so viele Muslime uns herum, die in Sünde sich in Sünde verlieren? Aisha radiallahu anha sagt uns die Lösung. Sie sagte, wenn die erste Sache, die im Koran offenbart wäre, das Alkoholverbot gewesen ist, hätten die Leute gesagt, wir werden niemals aufhören zu trinken. Und wenn die erste Sache, die im Koran offenbart wurde, das Verbot der Zina wäre, der Unzucht, hätten die Leute gesagt, wir werden niemals mit Zina aufhören. Aber die ersten Dinge, die offenbart wurden, waren die Suwar von Al-Mufassal. Die Suwar, also Suwar ist die Mehrzahl von Sura. Die Suwar von Al-Mufassal. Und die Gelehrten unterscheiden sich in der Ansicht, was Al-Mufassal ist. Sagen wir es mal so: Al-Mufassal sind die kurzen Suren. Die kurzen Suren, manche sagen beginnend von Sura Al-Hujurat. Okay? Und wir wissen, dass die kurzen Suren am Ende des Korans, zum Beispiel Juz 30, Al-Qari'ah zum Beispiel, Al-Qari'ah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. An diesen Tagen werden die Menschen wie Heuschrecken sein. Also dieser Suwar, die Mufassal, die kurzen sozusagen, beinhalten viel über Akhira. Und über das Höllenfeuer und Paradies. Und Naam, sie sagt weiter, aber die ersten Dinge, die offenbart wurden, waren die Suwar von Al-Mufassal, welche über das Höllenfeuer und Paradies erwähnen, bis die Herzen an Allah sich ihm ergeben haben, sozusagen. Dann kamen die Ayat von Haram und Halal. Wenn wir betrachten, es gab ja zwei Perioden im Leben des gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also zwei Zeitabschnitte, also zwei Abschnitte. Eine mekkanische und eine medinensische. In der mekkanischen sieht man, dass wenige Ayat über Haram und Halal offenbart wurden. Aber in Medina, wo der Iman bei den Leuten gefestigt wurde, bei den Sahaba, da kamen die Ayat zum Beispiel, wie viel kriegt eine Frau als Erbe, wie viel kriegt ein Sohn, wie viel kriegt eine Tochter, die Ahkam von das, die Ahkam von jenes und so weiter und so weiter. Okay? So. Die meisten Leute kennen das Verbot von Zins zum Beispiel. Aber sie nehmen Zinsen oder machen Zinsen oder geben Zinsen. Warum machen die das? Warum? Weil schwache Iman. Und warum hat man einen schwachen Iman unter anderem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr viel lachen, viel weinen oder wenig lachen und viel weinen. Warum? Rasulullah hat Jannah und er hat Jahannam mit seinen Augen gesehen. Hätten wir Jannah und Jahannam mit unseren eigenen Augen gesehen, könnten wir noch jemals lachen? Und Ali radiallahu anhu sagte: Wenn ich Akhira sehen würde, würde es keinen Unterschied machen. Also, wenn ihm der Schleier genommen werde, von Ali radiallahu anhu, es würde sein Iman nicht steigern. Und jetzt noch eine geschichtliche Sache sozusagen. Amerika zum Beispiel hatte Alkohol verboten. Eine halbe Million Leute, halbe Million Menschen wurden eingesperrt. Und Millionen wurden ausgegeben. Aber die Zahl der Alkoholiker verringerte sich nicht. Die haben ein Alkoholverbot gemacht, eine halbe Million Leute eingesperrt. Millionen Dollar dafür ausgegeben. Aber Alkoholiker verringerten sich nicht. Und nach 4 Jahren haben sie das aufgehoben. Ja, die haben das Alkoholverbot nach 4 Jahren, hat die wie heißt es, Amerika, hat das aufgehoben nach 4 Jahren, das Alkoholverbot. Und wenn wir sehen, vor 1400 Jahren, als Jibril zu Muhammad sallallahu kam, die Ayah 5, Surah 5, Vers 90 offenbart wurde, die ihr glaubt, berauschender Trank, ihr glaubt, berauschender Trank ist Rijis, also eine andere Form von, ein anderes Wort von Najis, ist unrein, haltet euch fern davon, damit es euch gut geht, ergehen würde. Also eine Aya kam. Rasulullah rezitierte die Aya ohne Polizei und so weiter. Und die Sahaba verbreiteten dies und schütteten den Alkohol weg. manche, die den Alkohol im Mund hatten, weil damals Alkohol hatte ja Stufen, es war ja anfangs nicht verboten. Es wurde ja erst mit Sura 5, Vers 90 verboten. Na, und die Sahaba haben das weggeschüttet und manche, die noch getrunken hatten und das Verbot dann gehört haben, die haben den Alkohol, was im Mund war, ausgespuckt. Und manche sind so weit gegangen, die haben erbrochen. Die haben sogar erbrochen. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, servierte einigen Sahabas Alkohol und wir hörten die Aussage, die Ansage von der Straße und ich schmiss den Krug aus meiner Hand. So, warum funktioniert oder warum hat es funktioniert in Medina, aber nicht in den USA? Warum hat es in den USA funktioniert, aber was rede ich? Warum hat es in Medina funktioniert, aber nicht in den USA? Der Unterschied ist von Iman und Taqwa. Der Unterschied ist Iman und Taqwa. Die Sahaba waren bereit, um die Befehle von Halal und Haram von Allah zu empfangen. Sie waren bereit dazu. Also, wir werden uns, wie gesagt, mit einigen Themen beschäftigen. Erstmal mit dem Tod. Danach mit dem Grab, danach mit dem Ruh, mit der Seele. Viertens mit dem Zeichen der Stunde, die kleinen Zeichen, die großen Zeichen. Dann fünftens der Tag der Auferstehung, die Auferstehung an sich, der Schrecken am Tage des Gerichts. Danach die Abrechnung, Belohnung oder Strafe, dann Jannah oder Feuer. All dies werden wir beten in Allah Samir al-Adim durchmachen. Und Qiyam-e-Sughra. Also Qiyam-e-Sughra bedeutet der kleine Qiyam. Also das kleine Qiyam als Stehen, aber ja, der kleine Auferstehung, sag ich mal. Und was ist das? Das ist der Tod. Weil es ist nicht so wichtig zu wissen, wann. Und wir wissen auch sowieso nicht, wann der Tag der Auferstehung ist. Das Wissen hat Allah subhanahu wa ta'ala bei sich behalten. Aber wir müssen uns auf unseren Tod vorbereiten. Denn wenn wir sterben, das Buch der Taten ist geschlossen. Außer für einige Leute, die Sadaqa al-Jariya hinterlassen haben, die zum Beispiel ein Kind hinterlassen haben, das Dua für ihn macht oder Wissen hinterlassen, wovon die Leute profitieren oder eine Stiftung hinterlassen hat, wovon die Leute profitieren und so weiter. Taib. Einige Beduinen kamen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und fragten über die Stunde, wann sie ist. Meta sa'a. Wann ist die Stunde? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zeigte auf den Jüngsten und sagte: Wenn er das hohe Alter erreicht, hat euer Tag der Abrechnung bereits angefangen. Also, Rasulullah hat von dieser Gruppe von Beduinen auf den Jüngsten gezeigt, hat gesagt: Wenn dieser alt geworden ist, hat für euch das schon angefangen. Was meint er damit? Er meint, dass wenn er alt geworden ist, seid ihr alle tot. So, dieser Hadith ist bei Bukhari. Allah subhanahu wa sagt in Surah Rahman, Vers 26 bis 27: Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha radiallahu anha: Du bittest Allah in Bezug darauf, dass er Angelegenheiten regelt und abgezählte Tage. Also du bittest Sachen und was die Dunya betrifft sozusagen. Und festgesetzte Versorgung, welches schon geteilt wurde, wenn du Allah darum gebeten hättest, dass er dich von der Hölle rettet und vor der Grabesstrafe, wäre dies besser für dich. Und eine Erzählung, die in Riyadh passiert ist, eine Erzählung in Riyadh. Ein Mann, der ist vom siebten, also er war so ein Arbeiter, und er ist vom siebten Stockwerk gefallen. Vom siebten Stockwerk und direkt auf diese Boden. Vom siebten Stockwerk. Und die Leute haben sich um ihn versammelt, weil sie natürlich der Annahme waren, dass er gestorben ist. Aber er ist aufgestanden. Ja, eine Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Tod ihm noch nicht geschrieben. Also er hat ihn nicht geschrieben, dass er vom 7. Stockwerk fällt und also als Todesursache meine ich. Er hat schon geschrieben, dass er vom Stockwerk fällt, aber ich meine hier die Todesursache. Und er hat dann den Leuten gesagt, ich werde euch Pepsi kaufen. Ja, im Arabischen gibt es kein P, deswegen Pepsi, also mit B. Und er hat gesagt, ich werde euch Pepsi kaufen. Und der Mann lief über die Straße, um zu diesem Laden zu gehen. Und da hat ihn ein Auto überfahren. Und wir sehen hier, Allah hat ihn den Tod nicht beim 7. Stockwerk geschrieben, sondern in der, wo er die Straße überkommt, überquert und von dem Auto überfahren wird. Der Tod kommt plötzlich, ohne Ankündigung. Der Tod klopft nicht an deine Tür und da sagt er, ja, ich komme in 2 Jahren. Werde ein Salih oder ein Saliha, werde ein Rechtschaffener oder Rechtschaffene, du hast noch 2 Jahre Zeit. Nein, das kriegst du nicht. Der Tod kommt und nimmt dich. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, gedenkt dem Genusszerstörer häufig. Man soll oft an den Genusszerstörer denken. Was ist der Genusszerstörer? Der Tod. Und Hassan al-Basri rahimahullah sagte, Tod ist etwas Sicheres, aber wir gehen damit um, als sei es unsicher. Ja, unsicher, dass es passieren wird. Und wir müssen schaut, wie wir mit dem Risiko umgehen. Obwohl es unsicher ist, ja, wir wissen ja nicht, wie viel Versorgung Allah für uns geschrieben hat. Aber wir tun und wir planen viel dafür. Wir planen viel, ja, ich werde da arbeiten, dort Geld kriegen und dort Geld kriegen. Aber zum Beispiel, sag mal, du arbeitest einen Monat und diese Firma geht bankrott und Allah hat diesen Risk gar nicht geschrieben. Aber der Tod ist hundertprozentig für dich geschrieben. Das heißt, darauf zu, wer schlau ist sozusagen, der wird sich darauf vorbereiten, so gut es geht. Und der Schleier ist über uns. Also wir haben so einen Schleier über uns. Weil wir den Tod nicht gedenken. Und das Stadium vor dem Tod wird Al-Ihtidar genannt. Al-Ihtidar, yani die Vorbereitung für den Tod. Und in diesem Stadium steigen die Engel herab. Allah sagt in Surah 6, Vers 61, er ist der Bezwinger über seinen Diener. Und er sendet Hüter über euch, bis wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen und sie vernachlässigen nichts. Und hier ist mit Gesandten gemeint, die Engel. In diesem Stadium, also wir befinden uns gerade in einem Zustand vor dem Tod. Wir sind nah am Tod, wir sind im Zustand des El-Ihtivar, wo die Engel zu uns herabkommen. In diesem Stadium kommen die Engel herab und derjenige, der sich in der Stufe des Ihtivar befindet, sieht die. Und der Gesandte Allah sagte, wenn die gläubige Seele die Dunya verlässt und sich zur Akhira begibt, also in so eine Zwischenwelt, yani, ist nicht in Jannah, aber in eine Akhira, yani in einer Zwischenwelt, steigen die Engel vom Himmel herab und strahlende Gesichter wie die Sonne mit ihnen und die Engel haben Kefen mit ihnen, also als Sarg und Weihrauch, Weihrauch aus Jannah, yani Weihrauch, so eine Art Parfüm heißt es. Sozusagen, so dass er sie sehen kann. Dann steigt der Engel des Todes herab und setzt sich neben dem Gesicht, also neben dem Kopf und sagt, o du gute Seele, o du reine Seele, komm zur Vergebung Allahs und seinem Wohlgefallen. Der Engel des Todes wird die Seele sanft rufen, herauszukommen und verspricht der Seele, dass sie zur Vergebung Allahs kommt und seinem Wohlgefallen. Der Gesandte Allah sagte, diese Seele wird so sanft austreten wie Wasser aus einem Hahn. Also Wasser aus einem Hahn, sanft, yani. Und für die böse Seele oder für die Käferseele, für die Sündige oder für die Käferseele, wenn er die Dunya verlässt, dann kommen dunkle Engel herab mit Sarg, welcher aus hartem Material besteht und vom Höllenfeuer. Dann kommt der Engel des Todes herab, also Sarg könnte vom Höllenfeuer sein. Dann kommt der Engel des Todes herab und setzt sich zu seinem Kopf und sagt, oh du böse Seele, komm heraus zu Allahs Zorn. Wenn die Seele das hört, möchte sie den Körper nicht verlassen. Also man ist gerade im El-Ihtidhar, man muss sich vorstellen, man liegt im Bett. Und man ist in einem Todeszustand, in einem Stadium, man geht schon Richtung Tod und man sieht, und die Familie einer Person ist neben einem, aber die Familie sehen diese Engel nicht. Und der Engel des Todes kommt herab und er will deine Seele. Und er sagt, oh du böse Seele, gib deine Seele. Und danach, deine Seele ist in deinem Körper und die wird in deinem Körper verstecken, die wird abhauen in deinem Körper. Und wenn die Seele das hört, dann möchte sie den Körper nicht verlassen, dann nimmt der Todesengel die Seele wie ein Stacheldraht, welches aus nasser Wolle gezogen wird. Ja, was, wenn du zum Beispiel nasse Wolle hast und du hast ein Dornast, steckt man einen Dornast in Watte rein und dann zieh es raus, du wirst sehen, wie es alles zerfetzen wird. Also die Muskeln und die Nerven werden mitgerissen, weil die Seele will nicht gehen. Und während diesem Stadium könnte der Gläubige Angst verspüren. Jetzt zum Beispiel der Gläubige. Aber Allah gibt ihnen die frohe Botschaft, den Gläubigen. Surah 41, Vers 30. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf den Sirat al-Mustaqim, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und hier wird der damit, Jane, die gläubige Seele wird mit dieser Sache beruhigt und die Botschaft des Paradies wird in dem Zustand des Ihtidhar gegeben. Für die Kuffar sagt Allah in Surah 8, Vers 50. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie sich ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und sagen, kostet die Strafe des Brennens. Und Ata ibn Rabah, rahimahullah, er sagte, es gibt drei Nutzen, den Tod zu gedenken. Das erste ist beeilen zu Tauba. Wenn du wüsstest, du stirbst in einer Stunde, würdest du nicht, was würdest du als erstes machen? Normalerweise, man würde schnell ins Sujud gehen oder so und dann würde man sagen, ja Allah, vergib mir alle meine Sünden. Der erste Nutzen, den Tod zu gedenken, ist, dass man sich zur Taube beeilt. Der zweite Nutzen ist, mit wenig zufrieden zu sein. Und jetzt erinnern wir uns an die Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, sei in der Dunya wie ein Reisender. Wenn du ständig den Tod vor deinen Augen hast, dann wirst du wenig mit dieser Dunya zu tun haben wollen. Du wirst dir denken, was will ich mit diesen ganzen Luxusautos, was will ich mit diesen ganzen Möbeln oder andere Sachen? Was will ich damit? Ich bin sowieso nur ein Reisender in dieser Dunya. Ich sitze meine 60 Jahre hier ab und danach kehre ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und der dritte Nutzen ist, du wirst dich nicht mit den Leuten der Dunya wegen der Dunya streiten. Also wirst du nicht mit den Leuten der Dunya wegen der Dunya streiten. Du wirst sagen, hier komm, nimm diese Sache und so weiter, interessiert mich nicht, nimm diese Sache. Du streitest dich nicht mit einer Person wegen der Dunya, weil die Dunya dich nicht interessiert. Und viele Kriege waren auch wegen Dunya geführt. Jetzt kommen wir zu dem Zustand, und das ist der Sekratul Maut. Sekratul Maut ist die Trunkenheit des Todes. Und Sekratul Maut, das Wort Sekratul ist von Sekara. Und es bedeutet Benommenheit oder Ohnmacht, welche durch Schmerzen verursacht werden. Dies passiert während des Todes. Allah sagt in Surah 50, Vers 19. Surah 50, Vers 19. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Sie wird auf jeden Fall kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Surah 5, Vers 19. Und sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fühlte dies und wischte den Schweiß von seiner Stirn. 50. Und Sura 6, Vers 93. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus. Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber sein Zeichen hochmütig zu verhalten pflegte. Ja, es gibt verschiedene Stufen der Schmerzen. Die Ungläubigen spüren am meisten. Und die Shuhada, was spüren die Shuhada, die Märtyrer? Die spüren so viel wie ein Kneifen. So viel wie ein Kneifen. Wie Rasulullah sagte. Okay, Maqal. Und der Mensch wird sich wünschen, zurückzukehren. Der Mensch wird sich wünschen, zurückzukehren. Ein Kafir wird wünschen, zurückzukehren, dass er ein Muslim sein wird. Ein sündiger Muslim wird sich wünschen, zurückzukehren, dass er rechtschaffen ist. Und ein Schahid wird zurückkehren wollen. Warum? Damit, weil er sieht diesen Lohn, und den Allah für die Shuhada gibt. Und er will zu Dunya, damit er nochmal für Allah steht. Aber bei dem Schahid ist es eine gute Sache, bei anderen zwei nicht. Sura 23, Vers 99 bis 100. فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er: Mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handle in dem, was ich hinterlassen habe. Allah sagt ihm: Kella, keineswegs, auf keinen Fall. Es ist nur ein Wort, das er sagt. Hinter ihnen wird ein brennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Und einer der Tabi'in, Rahimallah, Rabi', der hieß Rabi', Rahimallah, er hatte sich sein eigenes Grab in seinem Haus geschaufelt. Er hatte sich ein Grab in seinem Haus geschaufelt. Und Subhanallah, wenn das heute jemand tun würde, würden die meisten Leute vielleicht denken, er sei verrückt. Aber El-Muhim, er hat sich dieses Grab geschaufelt. Und immer wenn er eine Härte in seinem Herzen gespürt hat, danach hat er sich in die Grab gelegt und er las diese Ayat, die ich gerade erwähnt habe, von Surah Al-Mu'minun, Vers ab 99. Und er sagt, und er las diese Ayat, Rabbi Rju'un, oh mein Herr, sende mich zurück, auf dass ich rechtschaffene Taten begehe. Und dann ist er aus dem Grab rausgegangen und danach hat ihn das sein Herz sozusagen wiederbelebt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir den Tod gedenken. Und in Surah 4, Vers 17: Die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bei Zeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an und Allah ist allwissend und allweise. Was sagt Ibn al-Kathir rahimahullah? Er sagt: Du hast Zeit für Tauba bis zum Zeitpunkt von El-Gharara. Das ist, El-Gharara ist, wenn die Seele bereit ist, den Körper zu verlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Tauba angenommen. Und, das ist mein eigenes Kommentar, und wenn die Sonne vom Westen aufgeht. Ja, wenn deine Seele deinen Körper verlässt, dann gibt es keine Tauba mehr für dich. Allah subhanahu wa ta'ala hat den meisten von uns sozusagen ein langes Leben gegeben. 50 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Genug Zeit, auf das wir rechtschaffene Werke tun. Und danach, wenn du im Todesmoment bist, warum willst du erst dort bereuen? Bereue doch vorher. Und Surah 4, Vers 18. Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen. Bis das, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt: Jetzt bereue ich. Und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. Also wie Pharaon, yani. Pharaon, als er die Strafe Allahs sah, sagt er: Ich glaube an den Herrn von Musa und Harun a.s. Und da sagt Allah: Jetzt erst, im Todesmoment, hat er erst Iman gemacht. Warum hat er nicht davor Iman gemacht? Er hatte doch die Chance. Und Sura 10, Vers 90 bis 91. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharaon und seine Herrscharen in Auflehnung und Übertretung. Bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer dem, an dem die Kinder Israels glauben. Und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Aber jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest? So. Und Surah 57, Vers 16. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung? Also wann ist die Zeit für die Tauba? Die Zeit für die Tauba ist jetzt. Die Zeit für die Tauba ist sofort. Und das meiste Negative, was passiert, oder das meiste, oder alles Negative, was passiert, ist wegen Verzögerung. Nein, ich mache heute nicht Tauba, ich werde jetzt meine Jugend genießen in Sünde oder mein Alter genießen in Sünde, bis dass ich alt geworden bin und danach werde ich recht schaffen. Und dann werde ich recht schaffen. Aber wer sagte, dass du so lange lebst? Oder du sagst, hätte ich ausgegeben für Allah, hätte ich gespendet für Allah, hätte ich Tauba gemacht, hätte. So. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer es liebt, Allah zu treffen, Allah liebt es, ihn zu treffen. Wer es hasst, Allah zu treffen, hasst Allah, ihn zu treffen. Und Aisha fragte, radiallahu anha, ja, Rasulullah, keiner von uns mag den Tod. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist nicht, was ich meine. Aber der Gläubige, wenn er am Sterben ist, erhält die frohe Botschaft, dass Allah mit ihm zufrieden ist und dass Allah ihn ehren wird. Also wird seine Zukunft, die vor ihm liegt, was er am meisten liebt. Und er wird es lieben, Allah zu treffen, und Allah wird es lieben, ihn zu treffen. Aber wenn er Kafir im Sterben liegt, erhält er die Botschaft, dass Allah zornig auf ihn ist und ihn strafen wird. Also wird die am meisten verabscheute Sache für ihn, was ihn erwartet. Er mag es nicht, Allah zu treffen, und Allah mag es nicht, ihn zu treffen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Janaza stattfindet und die Person auf den Schultern getragen wird, wenn es eine rechtschaffene Seele ist, sagt sie, geht schnell, geht so schnell ihr könnt, sagt die rechtschaffene Seele. Und wenn es eine schlechte Seele ist, sagt sie, oh weh, wohin bringt ihr mich? Jeder wird das Geräusch hören, außer die Menschen. Und wenn die Menschen dazu in der Lage wären, würden sie vor dem Schock sterben. Also, du musst dir vorstellen, eine Person ist auf deinen Schultern, ja, die ist tot. Und die ist eine schlechte Seele. Und ihr lauft zu dem Grab, um diese Person zu vergraben. Und die Person im Grab sagt, oh wehe mir, wohin bringt ihr mich? Und wenn der Mensch diese Worte hören würde von diesem Toten, oh wehe mir, wohin bringt ihr mich? Der Mensch würde aus Schock würde er sterben. Der Hadith ist in Bukhari. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, wenn ich nicht befürchten würde, dass ihr eure Toten nicht mehr begraben würdet, würde ich Allah bitten, dass ihr die Schreie hören würdet. Also von den Toten. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fürchtete, dass wenn er Dua macht zu Allah, dass wir unsere Tote nicht mehr begraben werden würden, weil wir nur noch diese Schreie aus den Gräbern hören werden. Oder viel Geschrei aus den Gräbern. Und Rasulullah hat das dann nicht gemacht, aus Furcht dafür, dass wir unsere Toten nicht mehr begraben. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.